Die heiligen Zodiac-Krieger werden mich bestimmt beschützen. Nein, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mich meine heiligen Krieger befreien. Und ich werde ebenso sicher Freya und die anderen beschützen. Freya, du darfst dich nicht aufgeben. Hast du vergessen, wofür ihr einsteht? Du bist ein Zodiac-Krieger der Hoffnung. Ach, der goldene Apfel, jetzt begreife ich. Dann bist du Eris. Also hast du dich des Körpers der jungen Lehrerin Eli bedient. Selbst wenn du wirklich die Göttin Eris bist, darfst du trotzdem auf keinen Fall unschuldige Menschen für deine eigenen Zwecke missbrauchen. Sei dir dann nicht zu sicher, Eris. Die Dinge werden nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Die Haare sind so schwierig, aber nein, ich bin Thank you.